ich weiß nicht, über 500. Bewerbung. Und manche antworten ja noch mal, das ist ja fürchterlich. Und das ist doch alles, ja, wie werbe ich mich für die, weiß ich, für die Stelle und so. Flexibel bin ich in den Zeiten, müde auch nicht so oft. Und dann, ja, dann würde ich mich doch über die Antwort freuen und gehe mal runter. Und dann schreibe ich noch, vielleicht, viele Grüße oder so. Ja, der Freund stimmt. Von, damit die auch nicht mehr da sind.